Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, sah sich den Skiwettbewerb von Ma Sing-yong 2016 an. Mit dem wohnten die verantwortlichen Funktionäre der Partei und der Armee wie Fang Byung-so und Choi Ryong-hae, die Vorsitzenden der Bezirkskomitees der Partei der Arbeit Koreas und in Massen verschiedener Kreise und Schichten dem Wettbewerb bei. Am Skiwettbewerb in Disziplinen Slalom, Skispringen, Riesenslalom und Abfahrt beteiligten sich das Team Maebongsan der koreanischen Volksarmee, das Team Sazabong vom Bezirk Ryanggang, das Team Jangjasan vom Bezirk Jagang, das Team Gwanmobong vom Bezirk Nordhamgyong und das Team Songchongang vom Bezirk Südhamgyong. Nachdem Kim Jong-un vom Sportminister Kim Il-guk einen Bericht über den Plan des Wettbewerbes und die Bereitschaft der Aktiven hörte, sah er sich den Skiwettbewerb von Ma Sing-yong 2016 an. Zuerst gab es Slalomlauf, bei dem jeder Läufer Dutzende Tore, die durch Flaggen gekennzeichnet und in Abständen von 6 bis 15 Meter auf einer 600 Meter langen Strecke aufgestellt sind, fehlerfrei durchfahren muss. Je nach den Laufzeiten der Skiläufer bis zum Ziel werden ihre Platzierungen entschieden. Im Anschluss daran begann das Skispringen, bei dem der Skispringer die Dutzende Meter langen Sprungschanze hinunterfährt und nach dem Sprung auf dem Boden landet. Dabei werden diejenigen, die lange und feine Sprünge gemacht haben, hoch platziert. Diese Disziplin sorgte für eine begeisternde Atmosphäre auf dem Skigelände. Kim Jong-un sagte, dank der herausragenden Weisheit und klugen Führung von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il sei in der DVJK im Januar 1949 die Skigesellschaft gegründet worden, die im Jahr 1985 dem Internationalen Skiverband beigetreten sei. Weltweit errege der Skisport große Aufmerksamkeit der Menschen und die Skisporttechnik werde rapid entwickelt. Dementsprechend solle man die Skidisziplinen baldigst aufs Weltniveau bringen und bei den internationalen Turnieren ausgezeichnete Leistungen vollbringen. Auch beim Riesenslalomlauf, bei dem der Skiläufer die durch Flaggen gekennzeichneten Tore, die in Abständen von 4 bis 8 Meter Breite und 10 Meter Länge auf der 600 Meter langen Strecke aufgestellt sind, fehlerlos durchzufahren hat, konkurrierten die Teilnehmer miteinander ganz erbittert. Auch in dieser Disziplin werden nach ihren Laufzeiten bis zum Ziel ihre Platzierungen entschieden. Schließlich begann der Abfahrtslauf, der den Höhepunkt des Skiwettbewerbs bildete. Als Kim Jong-un die Skiläufer ganz explosiv abwärts fahren sah, meinte er, dass die tapferen Skiläufer wirklich eindrucksvoll seien. Weiter sprach er, der Skisport, eine Sportart, bringe den Menschen Mut, Tapferkeit und Geschicktheit bei und trage zur allseitigen Entwicklung ihrer Körperkraft bei. Dieser Skiwettbewerb stärke ihn in der Überzeugung, dass man künftig weltberühmte Skisportler heranbilden könne, wenn man große Kraft für Skisport einsetze und diesen popularisiere und zur alltäglichen Angelegenheit mache. Der Sport spiele eine unersetzliche Rolle dabei, die Würde des Vaterlandes zu demonstrieren und der Bevölkerung den nationalen Stolz einzuflößen. So stellte er die programmatischen Aufgaben, die als Richtschnur dazu gelten, den Sport des Landes rapid zu entwickeln. Der Wettbewerb, bei dem die Skiläuferinnen und Läufer ihre Sporttechnik und ihren unbeugsamen Geist restlos demonstrierten, ging erfolgreich zu Ende. Danach wurden den ausgezeichneten Skiläuferinnen und Läufern Preise verliehen. Choi Ryong-hae, Vorsitzender des staatlichen Sportkomitees, verlieh den Sportlerinnen und Sportlern des Teams Maebongsan der koreanischen Volksarmee, die den ersten Platz errangen, den Siegerpokal und die Goldmedaillen, den Sportlerinnen und Sportlern des Teams Sazabong vom Bezirk Ryanggang, die auf den zweiten Platz kamen, die Silbermedaillen und den Sportlerinnen und Sportlern des Teams Jangjasan vom Bezirk Jagang, die den dritten Platz belegten, die Bronzemedaillen.